Okay, läuft. Sehr schön. Es geht um euren WDR-Radiospot. Wir haben 1,30 zu füllen. Das ist relativ viel für einen Radiospot. Und ich hatte mir gedacht, als Angebot für euch, dass ich mit jedem Kandidaten, der möchte, ein kleines Interview führe. Und daraus dann die absolut coolsten und griffigsten Kernaussagen in dem Radiospot zusammenschneide. Also, wofür die Piraten NRW stehen, was sie tun, was sie verändern wollen und warum. Das so als Kernding. Gibt es dazu erstmal soweit Fragen? Könnt ihr euch das so vorstellen? Keine Fragen. Jo. Alles klar. Mich würde interessieren, wie das dann aussieht. Stellst du dann eine Frage oder müssen wir uns irgendwie ein Thema ausdenken und das irgendwie vorformulieren oder? Nee, das würde ich alles nicht machen an eurer Stelle, weil das ist viel zu viel Aufwand für euch. Ich würde euch quasi dahin lotsen, dass ihr absolut knackige Kernaussagen zu dem liefert, wofür ihr als Kandidaten steht. Durch immer wieder Nachfragen und mir das nochmal von dir erklären lassen. Das kommt dann auch viel authentischer rüber. Also das ist quasi wie ein Interview und du schneidest dann das Richtige raus sozusagen. Genau. Also so, dass ihr am Ende keine Verhaspler drinne, kein Gestotter, weil das ist so ein eigentlich ein ganz normales fließendes Gespräch, das ich mir von der WAKU erzählen lasse. Wofür steht WAKU auf der Liste? Was will sie erreichen? Ne? Und dann erzählst du mir einfach davon. Und ich frage immer wieder komische Fragen nach und du versuchst sie so gut wie möglich zu beantworten. Und am Ende schneide ich dann die richtig coolen, griffigen Sachen zusammen, leg dir das vor, ob du damit so einverstanden bist. Und dann habe ich die erste fertig. Dann ist die nächste dran, und so weiter. Und am Ende kommt halt ein cooler Spot mit möglichst vielen verschiedenen Stimmen dabei raus. Einfach um zu zeigen, hey, das sind viele, das sind tolle Leute. Alle Kernaussagen, alles Wichtige drinnen, nichts wird doppelt oder dreifach gesagt. So hatte ich mir das vorgestellt. Dann am Anfang und am Ende natürlich ein bisschen, ganz bisschen Musik, so 5, 6 Sekunden. Irgendwas, was ihr entweder habt, was ihr sagt, das gehört uns, oder ich würde irgendetwas unter einer Creative Commons nehmen. Ich glaube, gehören tut uns nichts. Da müsste man Creative Commons nehmen. Alles, ja, hätte ja sein können. Es gibt ja durchaus Landesverbände, die schon irgendwie eine Erkennungsmelodie haben für alte Podcasts, die sie mal hatten oder so. Wir haben drei, nee, wir haben zwei Intros. Wir haben dieses das Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen von dieser einen Frauenstimme, das uralt ist. Wir haben das, was immer vor der Team Polgf läuft. Mit dieser Sendung wird Ihnen präsentiert von den Piraten NRW. Das ist eigentlich ganz lustig, oder? Müssen wir entscheiden, ob dann im Radio erst laufen soll. Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, warum nicht? Das ist mal was ganz anderes. Also das haben wir auch in guter hier Qualität. Experten. Ja. Also der macht das beruflich, der das gesprochen hat, ne? Ja, super Ja, cool. nebenberuflich ist falsch gesagt, aber ja. Ist allerdings ohne Musik, ist nur der Satz. Aber Ober Eichwald, das kannst du ja dem Lanker per Telegram schicken, ne? Ja. Die Frau hast du auch, ne? Ach so, das ist alles in unserer Cloud. Vielleicht kannst du die Frau auch mitschicken. Nur mal so. Ich kann ihm auch einfach den Link zu der Cloud schicken. Wir haben ja einen extra Ordner mit den Intros. Ja. Oder so, ja. Da könnte dann ja gegebenenfalls auch noch anderes rein, was wir uns hin und her schicken müssen für die Zusammenstellung. Ja. Es sind tatsächlich drei Intros. Da ist noch dieses eine mit diesem Piratenmusikkrams. Ah ja, das ist von einem Vater von einem Piraten irgendwie mal gedacht worden für die Kandidatinnen-Podcast zur Bundestagswahl, ja. Ja, höre ich mir gerne alles an. Das Lustigste nehmen wir. Ihr müsst halt ein paar Sachen vorher festlegen. Darf da was Witziges drin sein? Wollt ihr todernst rüberkommen? Was sind Themen, die ihr, wo ihr gemeinsam sagt, das fassen wir mit der Kneifzange nicht an? Also auch wenn ein Kandidat das trotzdem dann irgendwann erzählt, das darf ich nicht benutzen. Einfach damit ich mir Arbeit spare, weil ich lege euch das vor, ihr segnet das ab. Und wenn ihr halt sagt, was weiß ich, der Mittelteil von, was Vaku da gesagt hat, das geht halt gar nicht, dann muss ich da halt nochmal ran und Vaku rausschneiden oder durch gegebenenfalls eine andere Aussage von ihr ersetzen. Ja, wir hatten ja, das hastest du ja quasi auch schon in der Einladung formuliert, wir haben ja quasi diese Themenschwerpunkte, die zum Teil durch dieses Lime-Survey mal erarbeitet worden sind, zum Teil aber auch von den Kandidatinnen-Plakaten, also von den Kopfplakaten und den Sprüchen, die die Kandidatinnen sich da ausgesucht hatten, zusammengestellt sind, aber letztendlich fände ich es eigentlich am besten, wenn jeder über das Thema sprechen würde, wo er sich am wichtigsten fühlt und wo man eben sagen kann, das steht auch so im Wahlprogramm. Also wenn ich jetzt mit Sandra spreche, dann ist ganz klar Gesundheit und Pflege primär im Vordergrund und entsprechende Fragen und Antworten von ihr darf ich dann auch benutzen. Ja, klar. Also ich meine, Sandra, Gesundheit und Pflege, das ist da sowieso safe. Also das ist im Wahlprogramm, das ist auf Plakat. Ja, super. Und ansonsten wären jetzt, glaube ich, eigentlich nur noch Slots. Da würde ich euch bitten, mir per E-Mail zu schreiben, so zwei Termine zu nennen, wann ihr am besten könnt. Ich kann die ganze Woche, wann ihr wollt. Ich bin da nur für euch da. Ihr müsst halt jedes Mal so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde einplanen. Ja, und ich habe mir jetzt dieses Studio-Link noch nicht angeguckt. Das kann ich mir sowohl mobil als auch auf dem Laptop runterladen? Mobil habe ich noch nie ausprobiert, weiß ich gar nicht. Aber auf jedem Windows, Linux und Mac-System läuft das. Und darüber machen wir auch dann das Interview quasi. Genau, weil das ist ein großartiges, spezielles Audioprotokoll, was halt die Sprache so, also wirklich dagegen ist Spotify ein einziges Gerausche. Das ist halt wirklich ganz, ganz großes Kino, was die da geleistet haben. Ich habe schon mal einen Termin unten in den Chat geschrieben, wenn du da Zeit hast, Lanke. Das klingt perfekt, ist gebongt. Dann hören wir uns am Donnerstag um 18 Uhr. Alles klar. Sandra, kannst du das auch vielleicht irgendwo ins Pad reinschreiben? Dann können wir das da sammeln, damit sich das nicht so überschneidet. Mache ich gerne. Super. Am besten direkt bei Anwesend hinter deinen Namen oder so. Mache ich. Okay, nur nochmal für die Aufzeichnung, Lanka. Also diese Woche und du hast auch morgens, mittags, abends Zeit. Ja, Da richte ich mich voll nach euch. Also der, was weiß ich, der Student, der erst um 12 zur Uni muss, der kann auch sagen, er möchte morgens um 8 nach dem Kaffee. Ist überhaupt kein Problem. Semesterferien. NRW halt. Okay. Ich gehe davon aus, dass ich die 1,30 wirklich voll auslaste. Habt ihr denn, wisst ihr, was euch der Spaß kosten wird? Was meinst du mit Kosten? Naja, eigentlich bieten die Öffentlich-Rechtlichen ja einem Slots an, die man dann aber auch natürlich bezahlen muss. Wir haben die zwei, also wir haben zweimal je 1,5 Minuten kostenlos. Wenn wir noch mehr wollen, müssen wir zahlen. Die zwei sind kostenlos. Okay, das ist super. Wenn wir den Terminvorschlag machen, den für die, die jetzt nicht da sind, das geht per Telegram. Ja, mich könnt ihr per Telegram erreichen oder per E-Mail. Ich kann mal eben schnell meine E-Mail eintragen. Genau, und auf Telegram bist du Lanka mit CK13, ne? Jawohl, das ist richtig. Und wenn wir den Termin nennen, sollen wir dann auch schon in etwa ein Thema sagen? Oder Das ist das egal da? ist, glaube ich, ziemlich, also mir ist das ziemlich egal. Ihr müsst fest in eurem Thema sein, in dieser kurzen Vorbesprechung, die wir machen. Da frage ich natürlich nochmal, wo soll ich genau drauf eingehen? Und dann locke ich euch das so natürlich wie möglich raus, so wie ihr das einem guten Freund erzählen würdet. Wir zwei kriegen Spaß, Lanka. Da kannst du von ausgehen. Ja, also ich finde, es hört sich super an. Gibt es sonst denn gar keine Fragen? Bin ich die Einzige hier? Was schätzt du denn, okay, eigentlich weiß ich nicht, vielleicht ist es eine blöde Frage, aber andersrum gefragt, was denkst du denn, wie viele verschiedene wir mindestens sein sollten? Damit das richtig cool rüberkommt, würde ich es cool finden, wenn es so mindestens 5 Leute wären, also 5 verschiedene. Und ich würde die Aussagen auch nie so, also das, was weiß ich, erst die Waku drankommt, sondern ich würde die wirklich schön bunt durcheinander machen. Und würde eventuell jemanden von euch bitten, Oberthemen nochmal einzusprechen oder mir ein Oberthema dann rauszunehmen und das rauszuschneiden, sodass klar wird, ab jetzt geht es um Datenschutz oder so, ne? Ich habe hinter meinem Namen, dass ich anwesend bin, direkt Pflege und Pandemie hingeschrieben. Dann hast du schon mal zwei Themen, die aus der Ecke Gesundheit und Pflege kommen. Großartig, aber bei dir war ich mir hundertprozentig sicher, worum es geht. Aber so, was weiß ich, bei Obereichwald, da wüsste ich jetzt so gar nicht, auf was er losgehen will. Bei Isan würde ich tippen, dass es wahrscheinlich Datenschutz, Social Media, sowas ist, aber wissen tue ich das natürlich nicht. Also bei mir kannst du ausgehen, hier Jugendmitbestimmung, Wahlalter herabsetzen, Bildung. Bei Isan, sie kandidiert nicht. Wie ja. jetzt? Mann, Hast du Mann, dir nie die Mann. Landesliste angeguckt? Na, Isan ist halt meine Idee. Gut, Ach, müsst ihr aber wissen. nur, zur Not nehmen wir Isan einfach mit rein, oder? Ja. Hat doch keiner gesagt, dass nur Kandidierende sprechen dürfen. Das ist halt wirklich so. Ja, stimmt. Das wird nie einer merken. Ha. Ja, ich denke, bei mir wird das irgendwie so ein bisschen Innenpolitik und Recht, Polizeigesetz, Versammlungsgesetz und so ein Gedöns. Ja, das ist auch cool. Ja. Und wenn ich was zu Cannabis sage? Ja, immer gerne. Ich habe dich nicht verstanden, Ethan. Ich sagte, und wenn ich was über Cannabis sage? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das heute gehört habt. Der Herr Reul hat heute über die Legalisierung gesprochen. Und zwar, es ging um die Unfallstatistik in Nordrhein-Westfalen, die ist ja gesunken. Wir haben also weniger Autounfälle gehabt und er vermutet jetzt, dass wenn legalisiert wird, dass die Unfälle wieder zunehmen, weil die Leute sich bekifft und das Steuer setzen. Da wisst ihr, warum es nicht vorangeht in dem Thema. Es wird schon ausgebremst und in 4 Jahren wird die Legalisierung sowieso wieder zurückgenommen. Ich glaube, jetzt in der Legislaturperiode im Bund wird das nicht hinhauen. Sie werden es gar nicht erst einführen. Ne? Sie sind ja jetzt gewählt. Es gibt ja keinen Grund, jetzt sich an Wahlversprecher zu halten. Also weiter besoffen Autofahren. Ja. Ja, also wenn schon, denn schon. Ne? Verdammt, ich habe nicht mal einen Führerschein. Damit hast du 2 Gewinnchancen. Ich meine, wenn du betrunken fährst, dann kannst du auch ohne Führerschein fahren. Also. Ja, aber den können Sie können mir dann ja keinen wegnehmen. Wie bestrafen Sie mich dann? Sie nehmen dir das Gas weg. Das wäre auch blöd, aber also, dass ich das letzte Mal gekifft habe, da war ich irgendwie 16 oder so. Hat mir nicht bekommen. Ich habe über Tiere gelacht, die am Wegesrand gepinkelt haben. Es war ein Hund. Und ich hatte einen Mörderhunger. Also in jüngeren Jahren habe ich auch Cannabis zu mir genommen und bin dann noch Auto gefahren, aber nie mit Alkohol irgendwie. Da bin ich nie Auto gefahren. Und ich kann euch sagen, das ist auch wissenschaftlich festgestellt worden, dass wenn du jetzt nicht unbedingt eine Cannabis-Sorte genommen hast, die einen hohen THC-Gehalt hat, bist du nicht so besonders high. Du fährst eigentlich vorsichtiger Auto. Du fährst auch mehr nach den Regeln. Also du bist dann derjenige, der vorsichtiger ist und bei 50 auf 50 fährt und nicht 70. Ja, beim Alkohol ist es natürlich genau andersrum. Da fühlt man sich stark und hast du nicht gesehen und dann überschreitet man auch gerne mal die Geschwindigkeit. Nur so als Beispiel. Ja, das leuchtet ja auch irgendwo ein, ne? Wie gesagt, ich habe vom Kiffen keine Ahnung, aber ich lasse mir das gerne alles von Isan erklären. Im bekifften oder nüchternen Zustand? Bitte nüchtern, ich brauche deine Stimme so klar und so gut wie irgend möglich. Okay. Isan, wir medizinieren auch, wir kiffen nicht. Oh, ja, alles klar. Das ist ein schönes Wort, medizinieren. Kreation meines Mannes, weil der ist Patient. Alles klar. Blanka, kannst du deine E-Mail-Adresse noch an Zeile 52 ins Pad packen? Jep, mache ich. Super. Ja, und die Termine sammeln im Pad ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Nee, im Pad ist natürlich genial. Dann haben wir alle eine Übersicht und jeder kann sehen, ach nee, da hat er gar keine Zeit. Also auch gerne an die anderen Kandidaten weitergeben, das Pad, das die dann sehen können. Ne? Der Zeitslot passt leider nicht. Ich wollte Isan gerade fragen, ob ich ihr bei dem Wort Cannabis helfen soll. Ja, was erwartet ihr denn, wenn ihr mich frühmorgens aus dem Bett holt? Entschuldigung. Frühmorgens? Ja, mein Tag-Nacht-Rhythmus ist komplett auf den Kopf gestellt. Das nur nebenbei. Also wir können das Interview auch gerne irgendwie als abends um 10 oder 11 machen, wenn es dir dann besser geht. Ach, Florian, das ist so süß von dir. Wie gesagt, ich habe Urlaub. Und wenn jetzt noch jemand eine Idee hätte, wie wir den Fernsehspot machen, dann wäre ich ja überglücklich. Da hatte doch der Desert Hold schon mal coole Anreize gegeben und SH hat sich ja auch im Zweifel zur Verfügung gestellt mit dem Schnitt etc. Da müssten wir halt nochmal. Ja, kannst du das vielleicht ein bisschen sammeln und bündeln oder so? Ich kann so vieles wagen, ne? Eben. Aber ob ich das kann, weiß ich nicht. Werde mich da, ja, das ist halt doof, weil SH hatte gestern 16 Uhr diesen Termin, wo wir halt Nachfolgesitzungen hatten. Und wir kriegen das schon hin. Ja, das Schlimme an der Nummer ist, ihr braucht halt Aufzeichnungen von euren Kandidaten. Ja, wobei das Saarland hat das auch so mit irgendwelchen freien Filmschnipselchen gemacht. In Ermangelung von eigenen Sachen. Das geht wohl auch, wenn man weiß, wo man die findet. Ich finde den nämlich ganz gut, also zumindest die kurze Variante, die ich auf Twitter gesehen habe. Ja. Ist schon ewig her. Da habe ich mal einen Spot gesehen. Ich glaube, die Piraten Berlin waren das. Die hatten so mehrere Demos aneinander geschnitten und Aktionen und so und haben dann eine Sprecherin drüber sprechen lassen. Also wofür Piraten stehen, was sie gemacht haben und deshalb gehören sie auch in den Landtag. Das fand ich total beeindruckend, weil das sah immer nach ganz vielen Menschen aus. Also das war eine Kameraführung, die war echt genial. Tja, sowas haben wir leider nicht. Da waren auch extrem gewagte Bilder bei. Also irgendwie so in Unterwäsche sind die da über einen, ich glaube, Flughafen war das, sind die da lang gelatscht. Wir haben auch schon Nackerte auf Plakaten gehabt. Ja, finde ich auch immer total gut. Alles, was Aufsehen erregt, hat gewonnen. Ich finde auch so Plakataktionen cool, wo du den Kandidaten einfach von hinten nackt siehst, so mit, du gehst mir nicht am Arsch vorbei. Ja, das können gerne die Jüngeren in unserem Team machen. Ja, ich finde sowas, also ne, weil da bleiben die Leute stehen und denken so, was steht da? Okay, wenn wir jetzt keine Fragen mehr haben, ich glaube, es ist ja auch soweit alles geklärt, dann würde ich zumindest die Aufnahme jetzt mal wieder ausmachen, bevor ihr mit noch mehr Nackerten kommt hier.